Wir haben es gleich geschafft. Noch eine Treppe. Ein bisschen anstrengend ist es ja. 5 Treppen ohne Lift. Aber Sie werden es nicht bereuen, meine verehrten Zuhörer. Ich verspreche Ihnen eine vergnügliche Stunde. Ah, sehen Sie schon, das Türschild verspricht einiges. 4 Namen stehen hier. Harry Tesma, einmal klingeln. Thomas Wendt, 2-mal. Und Dodo Keller. Ja, unsere Dodo erscheint auf 3-maliges Läuten, wenn sie zu Hause ist. Aber das ist sie selten. Und als 4. meine Wenigkeit, gestatten Walter Pilz. 4-mal klingeln. Bitte. So, bitte treten Sie näher. Wir befinden uns jetzt im kleinen Irrenhaus. Erschrecken Sie nicht, so nennt es nur Frau Müller, unsere Auffahrtefrau. Sie muss es ja wissen. Aber so schlimm ist es nicht mit uns. Ich hoffe, Sie überzeugen sich noch davon. Ja, also hier gleich links, das Zimmer des Herrn, nachdem Sie nur 1-mal klingeln müssen. Gnädiges Fräulein, sind Sie Mrs. Relston? Sehr angenehm. Hören Sie, er memoriert gerade. Eine Rolle aus einem Boulevardstück. Harry Tesma ist nämlich Schauspieler. Anfang 30, sehr gut aussehend. Was auch die Damen finden, die hier manchmal... Hören Sie, Diskretion natürlich Ehrensache. Aber gehen wir weiter. Sie hören ihn schon, den 2. Insassen unseres kleinen Irrenhauses. Thomas Wendt ist Komponist. Er ist auch Anfang 30, aber schon recht bequem. Hübsch spielt er, nicht wahr? Der Text ist von mir. Ich bin Schriftsteller. Mein Name wird Ihnen völlig unbekannt sein. Wer merkt sich schon? Walter Pilz. Außerdem bin ich erst im Kommen. Ich bin hier der Benjamin, 29 Jahre alt. Entschuldigen Sie bitte das Telefon. Leider weiß man nie für wen. Man müsste auch beim Telefon Klingelzeichen vereinbaren können. Pilz? Was, wem bitte? Fräulein Dodo! Augenblick. Oh, natürlich für Dodo. Hallo, Dodo? Ja? Ein Herr ist am Telefon. Ist es Günther? Er hat seinen Namen nicht genannt. Ist es John? Ich sagte dir doch. Er soll in einer halben Stunde nochmal anrufen. Nun kennen Sie auch Dodo. Sie wohnt schon 3 Jahre bei uns. Ist ein netter Kerl, nicht mehr ganz jung, aber sehr attraktiv. Bekommt hin und wieder einen kleinen Filmvertrag für Szenen, die dann später herausgeschnitten werden. Auch in den Synchronateliers kennt man sie. Und manchmal spielt sie in einem Hörspiel mit. Im Übrigen geht sie wöchentlich einmal zur WISOKÜ, zum Arbeitsamt für wissenschaftliche, soziale und künstlerische Berufe. So übt sie allerlei Künste aus. Nur mit der Kochkunst hapert es. Bis auf den Kartoffelsalat, den macht sie hervorragend. Mit einer Prise Muskatnuss. Empfehle ich Ihnen. Oh, beinahe hätte ich Frau Müller vergessen, unsere Auffahrtefrau. Sie macht sich schon bemerkbar. Sie ist eigentlich der einzige normale Mensch hier. Meint sie jedenfalls. Hören wir ihr mal zu. Nein, nein, sage ich Ihnen. Also das sind hier alles Verrückte. Aber harmlos. 4 Jahre mache ich nun schon hier sauber. Also da könnte ich Ihnen was erzählen. Aber so bin ich nicht. Und verrückt sind wir ja alle irgendwie. Nur jeder anders. Das ist die Zeit. Und ich bin ja auch verrückt, dass ich 3-mal die Woche hier raufkraxle. 5 Treppen ohne Lift, wo ich doch Stellungen im 1. Stock haben könnte. Aber was sollen die Leutchen hier ohne mich machen? Ich bin eine Seele von Mensch, sagt Herr Tesma manchmal zu mir und gibt mir hin und wieder eine Freikarte fürs Theater. Na, und so sauge ich eben Staub. Nur der Staubsauger müsste endlich mal erneuert werden. Aber sagen Sie mal was den Herrn, da reden Sie an. So, nun habe ich Ihnen das lebende Inventar unseres kleinen, reizenden, gemütlichen Irrenhauses vorgestellt. Und jetzt will ich Ihnen schön der Reihe nach die ganze Geschichte erzählen. Sie begann damit, dass Dodo uns eines Tages in Thomas Zimmer, wo er uns seinen neuen Schlager vorspielte, eine schwerwiegende Eröffnung machte. Das Lied ist wirklich reizend. Tja, aber jetzt muss ich euch etwas sagen. Ich werde hier ausziehen. Was? Nicht mehr. Gefällt's dir nicht mehr bei uns? Ich werde heiraten. Heiraten? Glaub mir, es fällt mir nicht leicht. Die Zeit hier mit euch. Ja. 5 Treppen ohne Lift. Kinder, gebt mir einen Drink. Ich heiße sonst los. Wir sind in einer ferngeheizten Neubauwohnung und wirst uns bald vergessen haben. Glaubt ihr? Du aber wirst uns fehlen. Genau. Hier wird im Badezimmer über Nacht das Licht brennen lassen. Und in der Küche die malerische Unordnung schaffen, die Frau Müller staunend die Hände über den Kopf zusammenschlagen ließ. Wehmütig werden wir uns des erfreulichen Anblicks erinnern, den du uns morgens in deinen reizenden Pyjamas anbietest. Ja, meine Männer, so seht ihr aus. Tja, ich werde euch nie vergessen und immer wieder mal nach euch sehen. Du wirst deinen Kinderwagen auf der Straße stehen lassen und schnell die 5 Treppen zu uns hinaufhüpfen. Wir danken dir, Dodo, und erheben unser Glas auf dein Wohl. Alles Glück für Dodo. So verließ uns Dodo. Und am Aushang unten bei der Zeitungsbude hing nun unser Schild, freundlich möbliertes Zimmer zu vermieten, 5 Treppen ohne Lift, dafür herrlicher Blick auf Stadtpark. Es gab sehr viele Leute, die sich dafür interessierten. Unser Sicherheitsrat tagte ständig. Harry, Thomas und ich beschließen nämlich gemeinsam über alle wichtigen Wohnungsangelegenheiten und Beschlüsse müssen einstimmig gefasst werden. Es war wie in der hohen Politik. Wir konnten uns über die neuen Bewerber nie ganz einig werden. Einer sagte immer nein. Eines Tages aber... Moment bitte. Guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit dem Wohnungsinhaber? Ja. Hier sind so viele Schilder. Ich komme wegen des Zimmers. Sie war einfach bezaubernd. Schlank, apart, etwa 26 Jahre alt, unerhört sympathisch. Ich führte sie ins Zimmer und rief Harry und Thomas hinzu. Sie waren nun doch ein wenig erschrocken, als wir 3 Mann hoch vor ihr standen. Darf ich Ihnen die Mitbewohner unseres Etablissements vorstellen, gnädiges Fräulein? Harry Tesmer, Schauspieler. Einmal klingeln. Und hier... Thomas Wendt, Komponist. Tag. Was Sie noch oft genug hören werden. Oh, ich höre gern gutes Klavierspiel. Auch noch um Mitternacht. Verscheuch uns nicht so eine bezaubernde Mieterin, Harry. Gnädiges Fräulein, Sie dürfen uns glauben, dass Sie sich hier wohlfühlen werden, trotz seines Klavierspiels. Und trotz seiner manchmal etwas lauten Deklamationen, meine Gnädigste. Sind Sie Mrs. Rills? Also jetzt haben Sie bestimmt einen verheerenden Eindruck von uns, mein Fräulein. Aber es ist halb so schlimm. Wir schätzen hier oben alle eins. Die Unabhängigkeit in den eigenen 4 Wänden, weil wir lange genug als Nomaden gelebt haben. Jawohl. Unsere Hausordnung kennt nur ein Gebot. Größtmögliche Freiheit für dich selbst. Jawohl. Größtmögliche Rücksichtnahme auf den anderen. Jawohl. Das klingt verlockend, aber schließt das eine nicht das andere aus? Wir dürfen noch hinzufügen, dass Ihre Vorgängerin hier 3 Jahre gewohnt hat und das Zimmer nur aufgab, weil sie von hier aus in den Hafen der Ehe startete. Sozusagen ein gutes Omen, gnädiges Fräulein. Sie meinen, dann müsste ich es versuchen. Das kleine Irrenhaus würde sich glücklich schätzen. Irrenhaus? Das hättest du geschickter sagen können, Thomas. Den Spitznamen gab uns unsere Aufwartefrau, mein Fräulein. Eine Seele von Mensch. Auch schon jahrelang bei uns. Gewiss eine gute Empfehlung. Wenn Sie also der Name nicht abschreckt, mein Fräulein. Oh, im Gegenteil. Er gibt den Ausschlag und die wirklich schöne Aussicht auf den Park. Bezaubernd. Charmant. Ich darf also Einstimmigkeit feststellen. Sie zog noch am gleichen Tag ein. Renate Blankenburg. 3-mal klingeln. Sie brachte nur einen mittelgroßen Koffer mit und blieb den ganzen Tag unsichtbar. Abends, Harry und Thomas waren ausgegangen, schien es mir, als ob ein leises Weinen aus ihrem Zimmer käme. Fehlt ihr etwas? Ich konnte nicht anders und klopfte an ihre Tür. Nach einiger Zeit öffnete sie. Entschuldigen Sie, Fräulein Blankenburg. Ja? Ich dachte... Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wie kommen Sie darauf? Es ist alles in Ordnung. Ich habe gelesen. Ja, dann tut es mir leid, Sie gestört zu haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Sollte ich mich wirklich verhört haben? Ich sehe noch Ihre großen, schimmernden Augen, in die das Licht der Dielenlampe fiel. Unverkennbar hatte ein leiser Kummer darin gelegen. Meine Gedanken begannen, um die neue Mieterin zu kreisen. Etwas schien mit ihr nicht zu stimmen. Aber ich sprach zu niemand darüber. Sie war vielleicht eine Woche bei uns, als Harry, Thomas und ich im Zimmer von Thomas saßen. Er improvisierte am Flügel. Plötzlich fing Harry von Renate an. Sie ist das Gegenteil von Dodo. Womit ich nichts gegen unsere reizende Dodo gesagt haben will, aber... Man hört kaum, dass sie da ist. Noch nie hat sie vergessen, das Licht im Badezimmer abzudrehen. Und wie zurückhaltend sie ist. Habt ihr sie schon mal morgens im Pyjama gesehen? Leider nicht. Sie erscheint immer nur im Morgenrock in der Küche. In einem entzückenden Morgenrock. Wir dürfen unser Geschirr nicht mehr herumstehen lassen, Freunde. Neulich überraschte ich sie, wie sie unser ganzes Geschirr spülte. Die Unordnung hat sie wohl gestört. Ja, wir müssen uns zusammennehmen. Wir sollten übrigens auch nicht mehr im Pyjama über den Flur laufen. Schließlich haben wir Bademäntel. Einverstanden. Selbstverständlich. Also. Nur noch im Dressing-Gown. Das wird wieder Dame schuldig. Ich frage mich nur, wovon sie eigentlich lebt. Eine feste Anstellung scheint sie nicht zu haben. Sie geht hier unregelmäßig fort. Weißt du etwas, Walter? Du bist die meiste Zeit zu Hause. Ich wusste schon etwas. Aber ich wollte das noch für mich behalten. Manchmal sah ich auf ihre Hand, an der sie einen schmalen goldenen Ring trug mit einem kleinen Brillanten. Darüber trug sie einen anderen Ring mit einem größeren Stein. Wenn sie bemerkte, dass ich auf den Ring sah, wurde sie unruhig. Deshalb tat ich, als ob ich ihn nicht sehe. Ich hatte den Eindruck, dass sie zu mir Vertrauen besäße. Sie hatte sich sogar einige Arbeiten von mir geben lassen. So hatte ich einen Grund, wieder einmal bei ihr zu erscheinen. Störe ich, Fräulein Blankenburg? Aber nein. Wollen Sie Ihre Geschichten zurückhaben? Ach, nein. Doch, ich habe sie schon gelesen. Ja? Recht hübsch. Sie schreiben wohl nur Liebesgeschichten, hm? Nein, nicht nur. Aber Liebe geht am besten. Natürlich nicht gerade unglückliche Liebe. Die eigentlichen Probleme beginnen aber erst in der Ehe. Glauben Sie? Sie haben doch gar keine Erfahrung. Man braucht ja nur in die Zeitungen zuschauen. Oh, es gibt mehr glückliche Ehen, als man denkt. In die Zeitung kommt ja meist nur das Negative. Ich kann mir zum Beispiel nicht denken, dass man mit Ihnen unglücklich verheiratet sein könnte. Nicht? Nein. Wenn Sie aber 5 Jahre mit mir verheiratet wären, würden Sie vielleicht anders sprechen. Niemals. Ich wäre glücklich wie am ersten Tag. In einer Kurzgeschichte liest sich das ganz hübsch. Aber die Ehe ist keine Kurzgeschichte. Ein Unterhaltungsroman. Fortsetzung folgt. Ich möchte Ihnen einen Fall erzählen. Aus meinem Bekanntenkreis. Ja, bitte. Ich bin ganz ruhig. Sie müssen mir aber ehrlich Ihre Meinung sagen. Selbstverständlich. Die Ehe meiner Bekannten war wirklich glücklich. Jahrelang. Dann kamen wirtschaftliche Sorgen. Deshalb wollte die Frau wieder eine Stellung als Sekretärin annehmen. Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Viele Frauen arbeiten in der Ehe mit. Selbst solche, die das gar nicht nötig hätten. Ja, aber man will sich jemanden einen Wagen leisten, einen Fernsehapparat, einen Kühlschrank und so weiter und so weiter. In diesem Fall war es anders. Er behauptete, dass es nicht nötig sei. Er hätte es immer noch geschafft und es würde bald alles besser werden. Stellte seine Frau etwa übertriebene Ansprüche? Na, bestimmt nicht. Er war nur so empfindlich. Es ging gegen sein Selbstgefühl. Und er machte sich wirklich etwas vor. Es wurde nicht besser, im Gegenteil. Er merkt es nur nicht. Was ist denn Ihr Bekannter vom Beruf? Schriftsteller. Oh, hey. Solche Leute leben nun mal davon, dass sie sich etwas vormachen. Das sagen Sie? Also mir müssen Sie mildernde Umstände zubilligen. Ich habe nur für mich zu sorgen. Ja, und wie ging das weiter? Ja, ich sagte schon, es wurde nicht besser. Es ging überhaupt nur, weil sie sich heimlich etwas dazu verdiente. Gut tapfer davor. Es war auch ein bisschen Egoismus dabei. Sie wollte ihren Mann, der genug Sorgen hatte, nicht immer um Geld für den Friseur, für Garderobe oder etwas anderes bitten. Nett angezogen wollte sie doch sein. Deshalb führte sie für eine große Firma elektrische Waschapparate vor. Sie schloss auch Versicherungen ab, Buchabonnements, tippte heimlich Manuskripte ab, 40 Rappen die Seite. Natürlich lief sie nicht von Tür zu Tür wie ein Hausierer. Sie ging nur zu empfohlenen Leuten. So verdiente sie gar nicht schlecht. Manchmal bezahlte sie von dem so verdienten Geld sogar die Telefonrechnung. Eine großartige Frau. Aber der Mann muss ein Trottel sein. Ein Trottel? Das vielleicht nicht. Nur ein Träumer. Ein Mensch, der mit den Widerwärtigkeiten des Alltags nicht fertig wird und gern den Kopf in den Sand steckt. Sie hat nämlich noch ein paar Ersparnisse und er sagte immer, nimm doch von dem Geld, das wir zurückgelegt haben. Es wäre längst nichts mehr da gewesen, wenn sie es jedes Mal getan hätte. Nein, sie verdiente sich lieber heimlich etwas dazu. Ich würde diese Frau auf meinen Händen tragen. Wirklich? Ja. Ich hätte mich von Neuem in meine Frau verliebt. Was haben Sie da? Ach, mir ist nur etwas Zigarettenrauch in die Augen gekommen. Der Mann meiner Bekannten tat leider das Gegenteil. Eines Tages kam ihr kleiner Schwindel heraus und es gab eine heftige Auseinandersetzung. Denken Sie, er behauptete, sie hätte ihn hintergangen. Ich sage Ihnen, er ist ein Trottel. Er war wirklich ganz geknickt. Und dazu hatte er auch einen Grund. Er hätte seine Frau um Entschuldigung bitten müssen, dass er sie gezwungen hatte, alles heimlich zu tun. Eine Ehe ist doch eine Schicksalsgemeinschaft. Wie Sie das sagen? Warum haben Sie denn noch nicht geheiratet, Herr Pilz? Ja, weil ich die richtige Frau noch nicht gefunden habe. Warum sehen Sie mich so an? Entschuldigen Sie, mir ist auch noch etwas Zigarettenrauch in die Augen geraten. Ja, und was hat denn Ihr geknickter Bekannter getan? Er hat behauptet, seine Frau habe kein Vertrauen mehr zu ihm. Und von einer großen Sache erzählt, die bald klappen würde, womit sie dann aus allen Sorgen heraus wäre. Und seine Frau? Sie hatte das schon zu oft gehört. Deshalb erklärte sie ihm, dass sie wieder eine Stellung als Sekretärin annehmen wolle. Du bist meine Sekretärin, rief er. Ja, Sekretärin ohne Gehalt, meinte sie. Er fühlte sich beleidigt. Unterstellte ihr sogar, dass er ihr wohl nicht mehr genüge. Ein Wort gab das andere, dann nahm sie ihren Koffer und sagte, sie würde erst zurückkehren, wenn er vernünftig geworden wäre. Und dieser Tyrann hat sie tatsächlich gehen lassen? Ja, denken Sie. Dabei hatte sie es eigentlich nur so gesagt, in der Hoffnung, ihn damit umstimmen zu können. Und nun musste sie gehen. Sie hatte doch auch ihren Stolz. Wissen Sie, diese Ehe scheint doch schon lange nicht mehr in Ordnung gewesen zu sein. Sonst wäre das doch gar nicht passiert. Die beiden hatten sich wohl ein bisschen auseinandergelebt. Meinen Sie? Ja. Die Ehe ist wohl auch kinderlos. Allerdings. Aber das hätte ja so nicht zu bleiben brauchen. Wie groß ist denn der Altersunterschied zwischen den beiden? Ach, der hat nie eine Rolle gespielt. Also ist er bedeutend älter? 11 Jahre. Aber das will doch nichts heißen. Es war bestimmt die große Liebe. Wenn Sie Peter... Ich meine, den Mann, meine Bekannten, kennen würden, würden Sie das verstehen. Er hat auch große Vorzüge. Und die beiden lieben sich bestimmt noch. Trotz allem. Sie hatte dabei ganz verzweifelt ausgesehen. Ich machte mir jedenfalls nach diesem Gespräch so meine Gedanken. Warum verschob sie zum Beispiel von Tag zu Tag die polizeiliche Anmeldung? Ich hatte das Gefühl, dass sie damit rechnete, ihr Aufenthalt bei uns würde nur noch ein paar Tage dauern. Ich versuchte mich an diese Vorstellung zu gewöhnen und war traurig. Ja, sie war wirklich die Frau, von der ich geträumt hatte. Sie war klug, auch in einem praktischen Sinn verständig und von so reizvollem Äußeren. Sollte sie nur wie eine Traumgestalt durch mein Leben gehen? Kein Wunder, dass auch meine beiden leicht entflammbaren Freunde Feuer gefangen hatten. Aber ich konnte da wohl beruhigt sein. Sie nahmen die Huldigungen der beiden bestimmt nicht ernst. Sie haben Gold in der Kehle, Fräulein Renate. Aber man muss es schürfen. Üben und nochmal üben. Zwar hat ihre Stimme kein großes Volumen, aber für ein Chanson besitzt sie ein vorzügliches Timbre. Es würde mir ein Vergnügen sein, ihre Stimme auszubilden. Darf ich mal um die Tonleiter bitten? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wunderbar. Aber Herr Thomas, das sagen Sie doch nur so. Ich werde nie eine Sängerin und ich will es ja auch gar nicht. Und mein Freund Harry versuchte es auf seine Weise. Ich will ja nichts gegen Thomas sagen, liebes Fräulein Renate, aber ihr seht das als Komponist zu einseitig. Sie haben es gar nicht nötig zu singen. Sie können aus jedem Wort Musik machen. Oh. Sie haben schauspielerisches Talent. Glaubt ihr? Und ihr Aussehen, oh lala. Danke. Ja, ich kann sie bestimmt irgendwo anbringen. Vielleicht zunächst Werbefunk und Kurzfilm. Ich habe da gewisse Beziehungen. Mit Vergnügen gebe ich Ihnen Sprechunterricht. Wollen Sie mich mal hören? Als Herzogin Shakespeares, was ihr wollt. Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter. Gebt mir volles Maß, dass so die übersatte Lust erkrank und sterb. Die Weise noch einmal. Bravo. Aus solchen Situationen pflegt dich Renate mit einem einfachen Trick zu befreien. Was ist denn los? Entschuldige bitte, das Telefon. Fräulein Tamara, glaube ich. Ich bin jetzt nicht zu sprechen. Aber Herr Tesmer, Sie können doch die Dame nicht warten lassen. Ich muss ja auch wieder rüber. Verzeihen Sie, meine Herren. Schuft. Hallo? Hallo? Da ist ja gar keiner. So, dann hat sich die Dame inzwischen aufgehängt. Selbst unserer guten Frau Müller, der Aufwartefrau, fiel die Veränderung auf, die unsere neue Mieterin bei uns vollbracht hatte. Also das muss ich sagen, hier ist manches anders geworden. Die Herren sind ja wie verwandelt, seit Fräulein Renate bei uns ist. Die reinsten Musterknaben. Die Damenbesuche haben nachgelassen und Staub ist auch nur noch halb so viel da. Und wie ordentlich die Küche jetzt immer aussieht, wenn ich komme. Bin ja nur gespannt, wie lange das anhält. Ganz geheuer kommt mir das nicht vor. Aber man soll ja nicht unken. Ich tippe nur mit zwei Fingern. Was Sie da hören, ist Zehnfingersystem. Das Tippen kommt aus dem Zimmer von Renate. Ah, ja. Unsere Beziehungen haben eine ganz neue Grundlage erhalten. Sie tippt jetzt Manuskripte für mich ab. Sie ist sozusagen meine Sekretärin geworden. Mit Gehalt, na klar. Ja. 40 hatten die Seite. Eigentlich kann ich mir das gar nicht erlauben, aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie ein bisschen Ablenkung braucht. Außerdem kann ich jetzt öfter zu ihr gehen. Ja? Komm ich ungelegen, Fräulein Renate? Nein, gar nicht. Ich bin schon fertig. Ich muss nur noch die Durchschläge ordnen. Oh, prima. Wie sauber Sie schreiben. Also, wenn ich damit kein Glück habe. Toi, toi, toi. Dankeschön. Das ist reizend. Es wird bestimmt helfen. Nicht immer. Sie kennen das wohl von dem Mann Ihrer Bekannten. Ja. Ich weiß, wie viel Hoffnungen an so einem Manuskript hängen. Und wie traurig man ist, wenn es dann zurückkommt. Die Fülle der Einsendungen zwingt uns leider. Oder mit der Rücksendung ist kein Werturteil verbunden. Sie kennen das aber sehr genau. Tja, wir waren ja oft zusammen. Ei, er komponiert schon wieder. Lassen Sie ihn doch. Er ist ja auch Komponist. Wie leicht diese Leute das haben. Setzen sich an den Flügel, ein paar Akkorde. Musik klingt immer. Je primitiver, desto besser. Spatzen pfeifen es dann gleich von allen Dächern. Und wie viele Instrumente hat so ein Komponist zur Verfügung? Ein ganzes Orchester. Ein Schriftsteller hat nur ein Instrument. Die Sprache. Und darauf glaubt jeder, klimpern zu können. Das hat er auch immer gesagt. Wer? Der Mann meiner Bekannten. Ach ja, mein Leidensgefährte. Der mir aber gar nicht leid tut. Ob seine große Sache schon geklappt hat? Sicher nicht. Ja, wir haben es eben schwer. Sehen Sie, auch mein Freund Harry hat es als Schauspieler leichter. So ein Mime glänzt mit dem, was ihm der Schriftsteller in den Mund legt. Dann verbeugt er sich, nimmt den Beifall entgegen. Und während so ein armer Autor heute kaum Premierenkarten zu seinem eigenen Stück bekommt, da verschenkt der Schauspieler Freikarten. Jetzt spielen Sie wohl darauf an, dass mir Herr Tesmer gestern eine Theaterkarte geschenkt hat. Ja, soll ein sehr interessantes Stück sein. Möchten Sie, dass ich nicht gehe? Aber wie dürfte ich mir denn erlauben? Außerdem, Sie leben hier wirklich so zurückgezogen. Sie machen sich das Leben zu schwer, glaube ich. Sie haben Kummer, Fräulein Renate. Ich werde schon damit fertig. Ich habe oft an Ihre Erzählung von dem Ehepaar denken müssen. Wissen Sie, man macht sich eben so seine Gedanken darüber. Wo mag die reizende kleine Frau jetzt sein, die ihrem Mann davonlief, weil er ein solcher Idiot ist? Irgendwo. Irgendwo? 5 Treppen? Ohne Lift. Schauen Sie mich nicht so erschrocken an. Ich musste es Ihnen einmal sagen. Sie wissen es? Ja. Dass Sie mir damals Ihre eigene Ehegeschichte erzählt haben. Frau Renate. Was müssen Sie von mir denken? Ich, Ich habe mich so geniert, eine davongelaufene Frau. Ich habe ja jeden Tag gehofft, dass ich... Und er hat nichts von sich hören lassen? Nein. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, damit er weiß, wo ich bin. Keine Antwort. Ich könnte ihren Mann... Also, ich kann gar nicht sagen, was ich mit ihrem Mann alles könnte. Der arme Peter. Er kann so reizend sein. Hätte ich ihn sonst geheiratet. Er ist eben jetzt in einer Krise. Vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Worte gefunden damals. Ich war ja auch so zornig und jetzt sitzt er allein in der Wohnung. Der Postbote bringt die Rücksendungen. Niemand ist da, der ihn tröstet. Und die Nachbarn werden nach mir fragen. Und wie ich ihn kenne, wird er ihnen erzählen, dass ich verreist bin zu meiner Mutter. Und er wird ihnen sogar einen Gruß von mir bestellen. Er will immer den Schein aufrechterhalten. Die Leute, die Leute. Aber Sie müssen durchhalten. Sie dürfen jetzt nicht nachgeben. Bis er einsieht, dass er im Unrecht ist. Bis er einsieht? Mein Gott. Was ist? Kommen Sie doch mal zum Fenster. Ja, was ist denn? Ich spreche hier von ihm und dort unten geht er. Ach. Der Herr dort im grauen Mantel. Der? Er schaut darauf. Passen Sie auf, wer kommt. Na, so entschlossen scheint er noch nicht zu sein. Jetzt studiert er die Kinoplakate. So ein Idiot. Verzeihen Sie. Na, wer weiß, wie lange er hier schon auf und ab geht. Jetzt gehe ich hinunter und sage... Nein, nein, nein. Hätte ihm auch nur gesagt, dass er sie gar nicht wert ist. Da, jetzt geht er fort. Hat er sich nicht eben nach dem hübschen Mädchen umgesehen? Lassen Sie ihn laufen. Der kommt bestimmt wieder und frisst ihn dann noch aus der Hand. Ach, es ist so schwer. Manchmal habe ich Angst. Aber... Weinen Sie doch nicht. Es wird ja alles wieder gut. Glauben Sie? Ich muss gestehen, mir war etwas seltsam zumute. Sie hatte sich in ihrem Kummer ein wenig an mich gelehnt und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Viel hätte nicht gefehlt und ich hätte sie ganz an mich gezogen. Dieser Trottel da unten, der jetzt bockig durch die Straßen lief, statt heraufzukommen und diese süße junge Frau in seine Arme zu nehmen. Mir war jetzt klar geworden, dass ich sie liebte. Die Frau eines anderen. Und so ganz gleichgültig war ich ihr auch nicht. Sie lag vielleicht in dieser Nacht auch schlaflos da, dachte an ihre Ehe und wie das werden sollte. Und vielleicht dachte sie auch an mich, der nur ein paar Schritte von ihr entfernt war. Am nächsten Morgen läutete das Telefon. Renate war schon aus dem Haus, sicher wieder eine elektrische Waschmaschine vorführen. Ich hatte die Stimme, die jetzt am Telefon nach ihr verlangte, noch nie gehört und doch wusste ich sofort, wer das war. Ihr Mann. Ich konnte nichts dafür, ich war gereizt. Wen wollen Sie sprechen? Ich sagte es bereits, Frau Blankenburg. Sie meinen Fräulein Blankenburg, meine Sekretärin ist momentan nicht da. Ihre Sekretärin? Fräulein, Sie haben wohl einen Vogel. Was? Oder ich bin falsch verbunden, mit wem spreche ich denn? Hier ist Pilz, Schriftsteller Walter Pilz, 34, 86, 85. Die Nummer stimmt, aber ein Schriftsteller Pilz ist mir völlig unbekannt. Was? Also Ihre Sekretärin, behaupten Sie? Sozusagen, Fräulein Blankenburg schreibt meine Manuskripte. Kann ich ihr etwas bestellen? Sagen Sie dem Fräulein... Sagen Sie nichts! Ich werde das selber besorgen! Bitte! Danke! Weg war er, der etwas arrogante Herr, der seinen Namen nicht genannt hatte. Sicher war er jetzt sehr eifersüchtig. Vielleicht kam er jetzt endlich herauf, 5 Treppen ohne Lift. Wollte ich das? Ich wusste es nicht. Als Renate nach Hause kam, erzählte ich ihr von dem Anruf. Ich werde nie vergessen, wie sich ihr etwas blasses Gesicht plötzlich mit einer Röte bedeckte und ihre dunklen Augen aufleuchteten. Sie glauben, es war mein Mann? Er hat Ihnen doch seinen Namen nicht genannt. Ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Als Mann hat man das so im Gefühl, wissen Sie? Vielleicht ruft er nachmittags wieder an. Oder er kommt sogar. Sie ging in ihr Zimmer und blieb den ganzen Nachmittag zu Hause. Ich glaube, sie stand die ganze Zeit am Fenster. Und wenn das Telefon klingelte, lauschte sie an der Tür. Aber er rief nicht an und kam auch nicht. Gegen 5 hörte ich sie die Wohnung verlassen. 2 Stunden später kam sie wieder. Sie hatte einen großen Koffer in der Hand und sah ziemlich verstört aus. Eilig ging sie in ihr Zimmer. Es musste etwas geschehen sein. Ich hatte keine Ruhe und ging zu ihr hinüber. Harry war zum Glück nicht zu Hause und Thomas komponierte in seinem Zimmer einen langsamen Walzer, den er Renate widmen wollte, wie er mir verraten hatte. Renate sah verweint aus. Mein Gott, was ist Ihnen? Es ist schon vorüber. Ja, wollen Sie etwa ausziehen? Der zweite Koffer, den Sie vorhin mitbrachten? Im Gegenteil. Ich werde bleiben. Aber Sie haben geweint. Ich will Ihnen alles sagen, Walter. Sie hatten von Anfang an so viel Verständnis für mich. Ich war vorhin in der Wohnung. Ich wollte mir ein paar Sachen holen. Hatte mir ja nur wenig mitgenommen, damals, in der Aufregung. Aber das war vielleicht auch eine Ausrede von mir selbst. Und ich wäre jetzt auch bestimmt gern geblieben, wenn er nur ein bisschen nett gewesen wäre. Wir hätten über alles reden können, in Ruhe und mit dem Abstand, den wir inzwischen gewonnen haben. Aber er war nicht zu Hause. In der Schreibmaschine steckte ein Manuskript. Der Aschenbecher war voll. Er musste eben noch da gewesen und nur mal hinuntergegangen sein. Vielleicht Zigaretten holen. Ich goss die Blumen, die nicht sehr gepflegt waren. Es war eben Zeit, dass ich zurückkam. In der Küche sah das Haus. Ich fing an, abzuwaschen. Ich war schon bereit, da zu bleiben und wieder seine Sekretärin, ohne Gehalt zu werden. Da ging ich ins Speisezimmer. Dort sah ich, nicht auf dem großen Tisch, sondern in der Couch-Ecke, dass der kleine Tisch gedeckt war. Für zwei Personen. Und plötzlich klingelt das Telefon. Ich nahm den Hörer ab. Eine Mädchenstimme rief, Darling. Ich hielt den Hörer in der Hand und mir schlug das Herz bis zum Halse. Darling, warum meldest du dich nicht? Kam die Stimme wieder. Ich legte auf. Dann holte ich den großen Koffer aus der Kammer, packte alles ein, was ich brauchte, verließ die Wohnung. Sie denken doch nicht etwa, dass Ihr Mann... Ja, das kann doch ein Fehlanruf gewesen sein. Und Ihr Mann kann irgendjemand erwartet haben, einen wichtigen Mann von einem Verlag oder... Nett von Ihnen, dass Sie mich trösten wollen, aber ich wartete noch eine Weile drüben, hinter einer Plakatsäule. Da kam er an. Er trug ein Kuchenpaket. Er war sehr vergnügt und pfiff sogar. Denken Sie, er pfiff und ich sitze hier oben und warte auf ihn und heule. Und er... Es kann trotzdem alles ganz harmlos sein, liebe Frau Renate. Man merkt, dass Ihre Liebesgeschichten immer ein Happy End haben. Aber das Leben ist anders. Er hat jemand kennengelernt. Er weiß sich zu trösten. Vielleicht kennt er das Mädchen, das Darling zu ihm sagt, schon lange. Deshalb hat er mich gehen lassen. Sagten Sie nicht selber, dass es in unserer Ehe schon lange nicht mehr gestimmt haben muss? Ja, aber Sie lieben doch Ihren Mann noch. Ich weiß es nicht. Warum lässt er mich dann allein? Aber ich will nicht mehr allein sein und warten, bis er vernünftig wird. Da, sehen Sie, was ich mitgebracht habe? Mein Abendkleid. Mhm. Sie wollten doch schon immer mal mit mir ausgehen. Oder mögen Sie nicht mehr? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Dann also heute Abend. Wohin werden Sie mich führen? Vielleicht in die Florida-Bar? Florida? Da waren wir früher manchmal. Ja, also wir können auch woanders. Nein, nein. Nein, in die Florida-Bar. Schön. Sind Sie zufrieden? Mhm. Ich weine jetzt nicht mehr. Ich bin lustig und ich ziehe mein schönstes Kleid an. Nein, wie komisch Sie mich ansehen. Jetzt erinnere ich Sie wohl an Fräulein Dodo. Haben Sie mir nicht immer gesagt, ich mache mir das Leben zu schwer? Gehen Sie jetzt. Ich brauche noch etwas Zeit. Ich will mich doch schön machen. Sie stand vor mir, mit funkelnden Augen, verwandelt. Eine entzückende, kleine, bezaubernde Eva. Man merkte ihr an, sie wollte vergessen. Ihre Lippen waren so rot, so nahe. Ich musste machen, dass ich aus dem Zimmer kam. Ich ging in meinem Zimmer hin und her. Nebenan spielte der Thomas, dieser Idiot. Er zerrte an meinen Nerven. Es war eine Atmosphäre wie vor dem Namen des Scirocco. Heute Abend, dachte ich, sie ist auch nur eine Frau. Und ich liebe sie. Und dann tat ich etwas anderes. Ich fuhr mit einem Taxi zu ihrem Mann. Er war zu Hause. Ein mittelgroßer, gut aussehender Mann mit leicht ergrauten Schläfen stand vor mir. Mein Name ist Pilz. Walter Pilz. Ah, Sie sind das. Was führt Sie zu mir? Bitte setzen Sie sich. Danke. Aber vielleicht lohnt es sich nicht. Sie werden doch gleich wieder aufspringen, weil ich Ihnen sagen muss, dass Sie ein Trottel sind. Sie sehen, ich bleibe sitzen. Ich darf aber wohl fragen, warum ich in Ihren Augen ein Trottel bin. Weil Sie eine bezaubernde Frau quälen, statt sie auf Händen zu tragen. Weil Sie dieses herrliche Geschöpf in einem möblierten Zimmer 5 Treppen ohne Lift sitzen lassen, statt sie schleunigst und reumütig heimzuholen. Weil Sie... Sie sprechen ja geradezu dithyrambisch von meiner Frau, beziehungsweise von Ihrer Sekretärin. Sie scheinen hinreichend Gelegenheit gehabt zu haben, sich von den Vorzügen meiner Frau zu überzeugen. Sonst wäre ich nicht hier. Ja, eine etwas ausgefallene Situation. Aber die Szene ist äußerst bühnenwirksam. Der Liebhaber macht den Ehemann darauf aufmerksam, dass er im Begriff sei, seine Frau an ihn zu verlieren. Das meinen Sie doch nicht wahr? Wir haben uns verstanden. Wenn ich auch noch nicht der Liebhaber, sondern nur ein Verehrer Ihrer Frau bin. Oh, ich habe Sie unterschätzt. Sie gefallen mir. Ich verstehe durchaus, dass Sie auch meiner Frau gefallen. Aber schließlich ist sie so manches Mal verreist und ich wusste auch nicht, wer neben ihr im Hotel wohnte. Sie hat bestimmt viele nette, charmante, kluge Männer kennengelernt. Glauben Sie, dass ich da hätte eifersüchtig sein müssen? Sie vergessen eins. Damals war Ihre Ehe noch in Ordnung. Jetzt muss Ihre Frau glauben, dass Sie sie nicht mehr genug lieben. Ach was? Sie sind ja nicht mehr der Halt, der Sie einmal für Sie waren. Übrigens, da fällt mir ein, darf ich einmal Darling zu Ihnen sagen? Was? Darling! Was soll der Unfug? Es klingt, als ob Sie zu einem Dorfköter kuschtig sagten. Danke. Bin beruhigt. Also, niemand sagt Darling zu Ihnen. Nein, nicht mal meine Frau. Ich würde das auch albern finden, aber was soll das? Das fragen Sie bitte Ihre Frau. Ich muss mich jetzt verabschieden. Ich habe die Ehre, Ihre Frau heute Abend in die Florida-Bar führen zu dürfen. Florida? Das war früher unser Stammlokal. Wir werden Sekt trinken. Ja, den hat sie lange nicht getrunken. Nach dem dritten Glas bekommt sie einen Schwips. Aber warum sagen Sie mir das alles? Das herauszufinden bleibt Ihrem Scharfsinn überlassen. Sie machen sich sehr stark, junger Mann. Ein Anruf von mir bei meiner Frau und Sie können allein in die Florida-Bar gehen. Und wann rufen Sie bei Ihrer Frau an? Den Zeitpunkt müssen Sie schon mir überlassen. Dann nehmen Sie bitte noch zur Kenntnis, dass ich bis 2 Uhr früh mit Ihrer Frau in jenem Lokal bleiben werde. Das. Vielleicht dürfen wir Sie dort begrüßen. Wenn nicht, nehmen wir um 2 Uhr ein Taxi und fahren nach Haus. Ihre Frau hat sicher einen reizenden Schwips. Ich möglicherweise auch. Ich garantiere für nichts. Sind Sie wahnsinnig? Ich bin äußerst fair. Das müssen Sie zugeben. Was? Ich lasse Ihnen die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen. Das. Wo gibt es das sonst? Ich habe Sie gewarnt. Leben Sie wohl. Ah, sein Lachen klang nicht echt. Ich hatte ihn getroffen, seine Sicherheit gestört. Es war gewagt, was ich getan hatte, aber vielleicht brachte es die beiden wieder zusammen. Denn das wollte ich. Sie liebte ihn ja immer noch. Nicht mich. Ich war nur ihr Freund. Ein guter Freund, aber mehr nicht. Aber wenn jetzt dieser Kerl Peter nicht irgendetwas tat, sie anrief, sie einfach holte oder sie nur noch mehr liebte, dann war der wirklich nicht wert, dass man auf ihn Rücksicht nahm. Renate war schon im Abendkleid, als ich nach Hause kam. Sie sah hinreißend aus. Thomas, der aus seinem Zimmer kam, starrte sie bewundernd an. Genau wie Harry wusste er übrigens noch nichts von Renates Ehegeschichte. Renate hatte mich gebeten, darüber noch Stillschweigen zu bewahren. In seiner etwas emphatischen Art rief Thomas jetzt aus: Fräulein Renate, ich bin geblendet von so viel Glanz. Königin, ich beuge mein Knie vor euch. Aua! Es fällt Ihnen aber ziemlich schwer. Sie müssen mehr Sport treiben, lieber Thomas. Das tue ich ja. Täglich 5 Treppen. Aber ich bin traurig, dass Sie nicht mit mir, sondern mit Walter ausgehen. Solch ein Glückspilz. War ich glücklich? Vielleicht. Neben mir saß Renate in der Florida-Bar. Wir tranken Sekt, tanzten. Ich bestellte eine zweite Flasche. Ich werde mich dafür den ganzen Monat sehr einschränken müssen. Aber wie gern werde ich das tun. Denn Renate war wirklich hinreißend. Sie hat den kleinen Schwips und tut's denn mich? Du bist der netteste Mann auf der ganzen Welt, Walter. Entschuldigung. Warum schaust du denn immer auf die Uhr? Eine leidige Angewohnheit. 2:30? Ist das noch früh oder schon früh? Es ist bald zu spät. Zu spät? Wie meinst du das? Hast du kein Geld mehr? Eine Flasche hätte ja genügt. Aber ich habe ja auch etwas Geld bei mir. Das ist es bestimmt nicht. Ich glaube, du bist genauso leichtsinnig wie Peter. Ach, Peter. Ich will ja nicht an ihn denken. Komm, wir tanzen. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu trinken. 2:00 verließ ich mit Renate das Lokal. Ihr Mann war nicht gekommen. Jetzt mochten die Dinge laufen, wie sie wollten. Ich winkte ein Taxi heran, wollte mit Renate einsteigen. Da stand er plötzlich wie aus dem Erdboden gewachsen vor uns. Er musste ja irgendwo gewartet haben. Moment! Sie erlauben wohl, dass ich meine Frau nach Haus bringe. Peter! Wie kommst du hierher? Das sag ich dir im Auto. Steig bitte ein. Aber nicht ohne Walter. Herrn Pilz, meine ich. Er ist der netteste Mann auf der Welt. Das will ich nicht bezweifeln. Auch nicht, dass du den nettesten Schwips auf der Welt hast. Warum steigen Sie nicht ein, Walter? Ich gehe lieber noch ein Stück zu Fuß, Frau Renate. Dann gehen wir alle zu Fuß. Wir fahren. Na gut. Wiedersehen, Herr Pilz. Walter. Wiedersehen. Fahren Sie Parkstraße 24, Herr Chauffeur. Nein, Hubertusweg 17. Parkstraße 24. Hubertusweg 17. Oder wohnen wir nicht mehr dort, Renate? Aber ich wohne zurzeit Parkstraße 24. Wohin sollen wir nun fahren, meine Herrschaften? Die Uhr läuft schon. Vielleicht einigen Sie sich bald. Fahren Sie zunächst immer geradeaus. Da stand ich nun allein in der nächtlichen Straße und blickte dem Auto nach. Meine Aufgabe war nun erfüllt. Der Moor hatte seine Schuldigkeit getan. Der Moor konnte gehen. Es war nun doch kein Fortsetzungsroman geworden, sondern nur eine Kurzgeschichte. Wohin die beiden dann gefahren sind? Ich erfuhr es, als ich heimkam. Hier hatte Thomas, Freund Harry, gegen 2:30 aus süßem Schlummer gerissen. Hi! Hi! Verfluchter Stuhl! Hey, wach auf! Was ist denn mitten in der Nacht? Ich träumte gerade, dass ich endlich den Hamlet spielen durfte. Etwas Furchtbares passiert in unserer Wohnung. Ein Geist? Renate hat einen Mann im Zimmer. Was sagst du? Einen Mann? Du musst dich irren. Renate tut das nicht. Ich kam aus dem Badezimmer. Da sah ich gerade noch seinen Rücken, als sie ihr Zimmer betrat. Und jetzt hört man ihr leise sprechen. Das ist Walter. Er war mit dir aus. Ich sah in seinem Zimmer nach. Dort ist er nicht. Oje. Hättest du das von Renate erwartet? Unsere Renate? Wir berufen morgen den Sicherheitsrat ein. Psst. Ich höre jemand in der Diele. Ich bringe den Kerl um. Walter. Was denn? Was ist? Ihr seid noch auf? Was ist? Warum macht ihr denn kein Licht? Was ist? Warum starrt er mich denn so an? Ja, du bist eben erst gekommen. Ja. Seht ihr Gespenster? Psst. Fremder Mann im Haus, im Zimmer von Renate. Sie hat ihn mit heraufgebracht. Was sagst du dazu? Sie hätten es völlig in Ordnung gefunden, wenn sie selbst an der Stelle des Glücklichen gewesen wären, der nur Renates eigener Mann sein konnte. Sie hat es also geschafft. Parkstraße 24. Wer weiß, was er ihr in diesem Augenblick zärtlich ins Ohr flüsterte. Dachte ich. Aber plötzlich klangen aus Renates Zimmer Stimmen, die gar nicht zärtlich waren. Warum hast du mich denn hier heraufgeschleppt? 5 Treppen ohne Lift. Hör dir das an. Das hättest du mir auch vor der Haustür sagen können. Aber ich weiß, du wolltest mich verführen. Jawohl, verführen, damit ich nachgebe. Was? Dieser Mensch. Leise. Du wächst doch die Leute hier. Ja, die Leute. Die Leute. Was geben mich die Leute an? Ach, hörst du das? Sieh mal einer an. Auf einmal kümmern dich die Leute nicht. Aber sonst hieß es immer, dass die Leute denken werden. Wegen der Leute sollte ich mein Wasser... Hör mal, weg, du bist auf meinen Fuß. Wegen der Leute sollte ich lächeln, wenn mir zum Weinen zumute war. Immer nur wegen der Leute. Darf ich annehmen, dass du dich in dieser Hinsicht gebessert hast? Also, wie der Kerl sich benimmt. Ich hole ihn jetzt einfach aus dem Zimmer und werfe ihn die Treppen hinunter. Moment, Moment. Halte mich nicht auf. Sag ruhig. Aber der Mann, den du 5 Treppen hinunterwerfen willst, ist Renates Mann. Was? Ihr Mann? Ja, ja, sie ist verheiratet. Und ich habe versucht, die beiden wieder zusammenzubringen. Wir dürfen hier nicht stören. Wenn dort drinnen alles gut geht, dürfte Renate morgen schon ausziehen. Sie starrten mich fassungslos an. Dann begriffen sie die ganze Tragweite meiner Erklärung. Dann sahen wir alle drei auf Renates Tür. Stürmte jetzt ihr Mann heraus? Waren die Meinungsverschiedenheiten unüberbrückbar? Aber die Tür blieb zu und die Stimmen dahinter wurden immer leiser. Wir blickten uns an und schließlich wankte jeder von uns in sein Zimmer. Erst gegen Morgen fand ich Schlaf. Müde erwachte ich, weil Frau Müller in der Diele mit dem Staubsauger rumorte. Also nein, das ist hier wirklich ein kleines Irrenhaus. Herr Tesmer gurgelt im Badezimmer, als ob er sich die Seele aus dem Leib spülen will. Und Herr Wendt liegt noch im Bett. Und ich musste ihm eine Haferschleimsuppe kochen, weil ihm irgendwas auf den Magen geschlagen ist. Was war hier bloß los in der Nacht? Herr Pilz schläft auch noch wie ein Murmeltier. Bitte, Frau Müller. Wenn Sie hier so einen Krach machen, da kann auch ein Murmeltier nicht mehr schlafen. Also erst mal guten Morgen, Herr Pilz. Morgen. Ich verstehe gar nichts mehr. Die Einzige, die mich freundlich begrüßt hat, ist Fräulein Renate. Sie singt sogar. Und eben hat sie sich ihren Koffer aus der Kammer geholt. Verreist sie etwa? Seinen Koffer aus der Kammer geholt? Ja, dann verreist sie. Nach Hause. Für immer. Ach, daher herrscht hier eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Sie zieht aus. Und das tut mir aber leid. Sie hatte so einen guten Einfluss auf sie alle. So. Jetzt sehe ich schwarz. Jetzt wird ihr das alte Leben wohl wieder losgehen. Aber das sage ich Ihnen, ein neuer Staubsauger muss hier, sonst schaffe ich es nicht mehr. Gegen 11 kam Renate in mein Zimmer. Sie hatte so einen stillen Glanz in den Augen. Nun ist es soweit, Herr Pilz. Die Koffer sind gepackt. Mir bleibt nur noch, Ihnen von ganzem Herzen zu danken. Mein Mann hat mir alles erzählt. Dann ist es ja gut. Wir waren wohl im Anfang etwas zu laut. Oh, bisschen. Aber dann wurde es ja sehr, sehr still. Er hat mir versprochen, mich auf Händen zu tragen. Ja? Er hätte sich von Neuem in mich verliebt, sagte er. Ja, und deshalb haben Sie gleich nachgegeben? Oh nein. Worte allein überzeugen mich nicht mehr. Wir haben einen Kompromiss geschlossen. Ich nehme eine Halbtagsstellung an, mit Gehalt. Darf ich meinen Mann hereinrufen? Er möchte Sie auch gern noch sprechen. Bitte sehr. Peter? Guten Morgen, Herr Pilz. Guten Morgen, Herr Blankenburg. Ich muss mich bei Ihnen noch entschuldigen, weil ich bei Ihrer Untermieterin über Nacht geblieben bin. Sie haben ja bereits die Konsequenzen gezogen. Ja, das haben wir. Renate fängt morgen in ihrer neuen Stellung an. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Frau. Danke. Ich habe meine Frau engagiert. Sie? Ja, dann geht das Theater wieder von vorn los, meinen Sie? Nein, ich konnte meiner Frau das Gehalt bereits für 3 Monate im Voraus zahlen. Oh. Sonst hätte ich mich gar nicht drauf eingelassen. Bravo. Die große Sache, von der ich immer sprach, hat nun doch geklappt. Eine Woche, nachdem meine Frau mir davongelaufen war. Eigentlich hatte ich mir eine kleine Rache ausgedacht. Ich wollte sie in ein Café bestellen. Dort sollte sie auf den Mann warten, der sie engagieren wollte. Dann wäre ich erschienen. Ich hatte mich schon so auf ihr überraschtes Gesicht gefreut, aber sie wollten ja unbedingt mit ihr in die Florida-Bar. Tja, da musste ich mich beeilen. Sie nehmen doch nicht etwa an... Natürlich nicht. Aber als Schriftsteller denkt man an alle Möglichkeiten. Es war also nichts mit Darling und dem Kaffeebesuch. Ach, Sie meinen den Fehlanruf? Ja. Meine Frau erzählte es mir. Nein, ich erwartete einen Dramaturgen vom Film. Ich soll doch ein Drehbuch nach einem eigenen Stoff schreiben. Deshalb pfiff er so, als er den Kuchen holte. Da kann ich nur noch gratulieren. Ich hoffe, Sie besuchen uns mal, Herr Pilz. Ja, das müssen Sie unbedingt. Ja. Sie sind wirklich der netteste Mann auf der Welt. Außer Peter natürlich. Das war also der Abschied. Harry, Thomas und ich, wir standen alle am Fenster und sahen den beiden nach. Renate winkte noch herauf. Sie sah so klein aus vom 5. Stock hier oben. Immer kleiner. Bis sie mit ihrem Mann in ein Taxi stieg und davonfuhr. Hier geht nun das Leben seinen alten Gang. In der Küche häuft sich das Geschirr. Man läuft morgens wieder im Pyjama über den Flur. Und Frau Müller jammert nach einem neuen Staubsauger, weil der Staub wieder zugenommen hat. Unten an der Zeitungsbude hängt wieder das Schild, Zimmer zu vermieten. Es waren schon verschiedene Leute da, aber wir konnten uns nicht einig werden. Eine neue Renate werden wir nicht mehr bekommen. Die gibt's nur einmal. Jedenfalls für mich. Wer weiß, wer nun hier einziehen wird in unser nettes, lustiges, kleines Irrenhaus. 5 Treppen. Ohne Lift.